hatten das vergessen, gar keine Frage. Manche dachten ganz bestimmt, dass wir irgendwie anders sind. Eins, es lag sehr weit zurück, dafür schärfte sich unser Blick. Die Freundin meines Freundes ist ein Gerät. Die Freundin meines Freundes ist ein Gerät. Die Freundin meines Freundes ist ein Gerät. Da, da, da. Wir haben es verstanden, eine Party zu feiern. Wir dagegen standen uns mehr auf den Eiern. Wir sind, wie wir sind, wir sind, wer wir sind. Wir sind, wie wir sind, wir sind. Dieses Lied ist nicht sexistischer Natur. Trotz alledem, ich meine ja nur, die Freundin meines Freundes ist ein Gerät. Die Freundin meines Freundes ist ein Gerät. Die Freundin meines Freundes ist ein Gerät. Da, da, da. Der Beutel meiner Freundin ist ein Gerät. Der Beutel meiner Freundin.